Erster Jeremia spricht zu Baruch. Baruch ist der Sohn von Neria. Es ist das vierte Jahr von König Joachim. Baruch schreibt Worte in ein Buch. Zweiter Gott ist der Gott von Israel. Er spricht jetzt zu Baruch. Dritter Baruch sagt, ich habe große Angst. Gott gibt mir viel Schmerz. Ich bin sehr müde. Ich finde keine Ruhe. Vierter Gott sagt, ich habe Dinge gebaut. Jetzt mache ich sie kaputt. Ich habe Pflanzen gesetzt. Jetzt nehme ich sie weg. Fünfter, willst du große Dinge für dich? Tu das nicht. Ich bringe schlechte Dinge über alle Menschen. Aber du bleibst am Leben. Ich helfe dir überall.